Der Zug der Seuche. Die Chinesin Ting und das Virus, das die Welt verändert. Ein Feature von Lena Gürtler. Corona geht um die Welt. Von China kam das Virus über Italien und Ischgl nach Deutschland. Wir erleben eine Herausforderung von historischem Ausmaß. So hat es Bundeskanzlerin Angela Merkel am 18. März 2020 gesagt. Der Zug der Seuche wurde in einer ARD-TV-Dokumentation mit Drehmaterial aus der ganzen Welt nachgezeichnet. Zeitgleich konnte ich dieses Material für dieses Radiofeature nutzen, indem ich die Chinesischlehrerin Ting Tsai begleite. Ich bin Lena Gürtler und Reporterin bei NDR Info. Wir sind am 25. Dezember nach China geflogen. Aber da war noch gar nichts. Danach haben wir erstmal gefahren, oh, da war schon los, also Ende Dezember. Genau, da war gar nichts. Wir haben normal so gelebt in Shanghai, raus und so. Begonnen haben wir ganz spontan. Ich habe mit meiner damaligen Kommilitonin getroffen, also Schulfreunde, beim Hotpot-Essen. Da hat einer gerade gesagt, ey, habt ihr mal die Nachrichten von Peking gehört? Was so Ex-Lungenentzündung. Das war 19. Januar, weiß ich ganz genau. Da war letztes Mal Treffen, überhaupt mit Freunden. Ting Tsai lebt seit 11 Jahren in Hamburg. Sie ist 33 Jahre alt und ich habe sie über den deutsch-chinesischen Kindergarten kennengelernt. In den geht ihr kleiner Sohn Juju, der ist 3. Bei unserem ersten Treffen, da zeigt mir Ting Fotos, auf denen der kleine Juju ausgelassen durch leere Straßen in Shanghai läuft. Das chinesische Frühlingsfest, das ist am 24. Januar und das fiel in diesem Jahr auf den Geburtstag ihres Sohnes. Das Frühlingsfest, hat sie mir gesagt, ist sowas wie Weihnachten in Deutschland. Viel gutes Essen, eine große Galashow im Fernsehen. Und darum ist sie mit Juju nach Shanghai geflogen. Sie wollte feiern, zusammen mit ihren Eltern, denn die leben dort. Aber stattdessen saß sie in der 70 Quadratmeter Wohnung ihrer Eltern fest. Ging gar nichts mehr. Also 90% Restaurants sind geschlossen. Sogar selber diese größte Galashow für das Fest. Auch ein teilweise berichtet, wie die Situation gerade ist. Ein bisschen Bilder von die ganz viele von verschiedenen Städten, aus verschiedenen Krankenhäusern. Die Ärzte, die Krankenschwestern sind nach Wuhan gefahren. Ich habe Ting über mehrere Wochen begleitet. Einiges von dem, was sie sagt, das hat mich wirklich überrascht. Manchmal ehrlich gesagt auch erst im Nachhinein. Als ich sie im Juni das erste Mal treffe, ist die Welt durch Corona eine andere geworden. Während sich in Deutschland Kitas auf die Wiedereröffnung vorbereiten und Menschen ihren Urlaub in Frankreich oder Spanien planen, explodieren gerade die Infektionszahlen in Brasilien und in den USA. Als Ting im Dezember 2019 nach China fliegt, war die Möglichkeit einer weltweiten Epidemie für die meisten unvorstellbar. Hallo, ich bin Chinesischlehrerin am Konfuzius-Institut. Ting ist selbstständige Chinesischlehrerin. Sie arbeitet unter anderem für das Konfuzius-Institut. Konfuzius-Institute, die gibt es angedockt an Universitäten in ganz Deutschland. Es gibt Kritiker, die sagen, dass durch diese Institute, gesteuert von Chinas Bildungsministerium, Propaganda betrieben werde. Es gibt aber auch Befürworter, die betonen, es gehe um Austausch, Kooperation und den kritischen Dialog zwischen Chinesen und Deutschen. Ich komme aus Shanghai. Nein, eigentlich komme ich gar nicht aus Shanghai, sondern ich komme aus Shanghai. Hört ihr den Unterschied? Shanghai bedeutet verletzen. Und Shanghai ist der Name unserer Partnerstadt. Die beiden klingen fast gleich. Nur die Töne machen den großen Unterschied. Ja, das ist so ein kleiner Chinesisch-Crashkurs von Ting auf YouTube. Eine winzige Nuance macht den Unterschied. Jetzt hat ein Virus, ein winziges Virus, alles verändert. Zeit, mal kurz stehen zu bleiben, zurückzublicken und draufzublicken. Was ist da eigentlich passiert in den vergangenen Monaten? In China, in Europa, auf der ganzen Welt. 16. Dezember 2019. Ein Patient mit ungewöhnlichen Lungenproblemen wird im Wuhan Central Hospital eingeliefert. 27. Dezember. Die Ärztin Ai Fen berichtet gegenüber Kollegen von einem Patienten mit Lungenproblemen. Ein paar Tage später teilt der Augenarzt Li Wenliang diese Nachricht in sozialen Netzwerken. 31. Dezember. China informiert die WHO über eine neuartige Lungenentzündung. Der Ausnahmezustand rückt leise näher. I think it was 30 or 31st December. On that day we received a signal that there were a cluster of unexplained pneumonia in Wuhan, China. Am 31. Dezember 2019 erfährt das Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation WHO in China durch sein Warnsystem, dass in Wuhan Fälle einer unbekannten Lungenentzündung auftreten. Sylvie Briand, Leiterin der Abteilung zur Bekämpfung von Infektionen bei der Weltgesundheitsorganisation in der Schweiz. I've been through the past pandemic, the H1N1 in 2009. 2009 bekämpfte Briand mit der WHO das H1N1-Virus, besser bekannt als die Schweinegrippe. Damals fing es ähnlich an, ein paar kleine Meldungen von tödlichen Lungenentzündungen in Mexiko. Nach den Berichten aus Wuhan versucht die WHO, wie damals, das Virus zu identifizieren. Dann wird aber klar, es ist bislang unbekannt. Anfang Januar 2020 fängt man bei der WHO an, sich richtig Sorgen zu machen. Von Deutschland aus gesehen schien das Virus ein rein chinesisches Problem. Hätte an diesem Punkt die Ausbreitung von Corona noch gestoppt werden können? 9. Januar. In Wuhan stirbt offiziell der erste Mensch an den Folgen der Viruserkrankung. 13. Januar. Thailand berichtet über einen ersten aus Wuhan importierten Infektionsfall. Ein paar Tage später reist der erste Erkrankte aus Wuhan in die USA. Auch Japan meldet einen ersten Erkrankten. 20. Januar. Chinas Staatsführung bestätigt die Mensch-zu-Mensch-Übertragbarkeit. Weltweit sind inzwischen fast 300 Fälle gemeldet. 22. Januar. Die WHO ruft dazu auf, den Ausbruch ernst zu nehmen. 23. Januar. Wuhan wird abgeriegelt. 24. Januar. 3 Infektionsfälle in Frankreich. 26. Januar. Die WHO warnt vor einem hohen Infektionsrisiko weltweit. Für China hingegen spricht die WHO von einem sehr hohen regionalen Risiko. Das war ein neuer Virus. Und ganz schnell wissen wir alle, dass dieser Virus durch irgendwelche Tiere verbreitet wurde, genau in Wuhan. Überfüllte Krankenhausflure in Wuhan, schwer atmende, sterbende Menschen. Das sind die Bilder, die in den sozialen Medien wie Twitter kursieren. Auch Ting sieht solche Bilder auf WeChat. Das ist eine Art chinesisches WhatsApp. Sie erinnert sich auch daran, wie sich der Augenarzt Li Wenliang in Chinas Hauptnachrichtensendung für seine Warnung vor dem Virus im Dezember entschuldigen muss. Es gibt Berichte über chinesische Regierungsunterlagen, die den ersten Infizierten aus der Provinz Hubei schon auf November datieren. Die gibt's erst im Nachhinein. Und hätte Liu Payen von dem mysteriösen Virus schon Anfang Januar gehört, würde sein Vater wahrscheinlich noch leben. Das ist Liu Payen. Er steht begleitet von einem Reporter vor einem Krankenhaus in Wuhan. Am 6. Januar kam sein 78-jähriger Vater hierher für eine Routineuntersuchung. Nach den Ergebnissen der Untersuchung zu urteilen, also zum Beispiel der Lunge und des Herzens, war eigentlich alles okay. Es ging ihm gut. Nach unserer Einschätzung hätte er ohne Probleme noch 10 Jahre leben können. Am 15. Januar soll er entlassen werden, aber er bekommt Fieber, das tagelang steigt. Am Morgen des 20., als ich wieder ins Krankenhaus bin, hat der Arzt meine Mutter und mich zu sich ins Büro zitiert. Da hat man uns zum ersten Mal gesagt, dass der Zustand meines Vaters kritisch sei. Dann sollte der Vater in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. Mein Vater hat nur gesagt, okay, in Ordnung. Mein Vater war ein loyales Mitglied der Kommunistischen Partei. Er hat sein Leben lang gehorcht. Wenn man ihm sagt, dass seine Verlegung eine Anweisung von einer höheren Instanz ist, dann wird das eben so gemacht. Aber Papa. Das neue Krankenhaus, so erzählt es Liu Paiyan, hat 18 Stockwerke. Jedes Stockwerk eine Isolierstation. Zu wenig Ärzte, Papa. Zu wenig Krankenschwestern, keine Intubationsgeräte. Papa. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich. Papa. Am 29. Januar stirbt der Vater von Liu Paiyan. Wäre schon Anfang Januar bekannt gewesen, dass ein unbekanntes Virus Menschen in Wuhan infiziert hat, dann wäre Liu's Vater niemals zu diesem Check-up in die Klinik gegangen. Doch die Behörden, so Liu Paiyan, hätten viel zu lange versucht, den Ausbruch zu vertuschen. Die wussten schon im Dezember, dass es ein SARS-ähnliches Virus gibt und haben dennoch allen gesagt, dass es keines gäbe. Erste Infektion in Deutschland. 30. Januar. Die WHO stuft ihr Warnsystem auf gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite. 31. Januar. Die USA verbietet allen, die in den vergangenen 14 Tagen in China waren, die Einreise. Jeden Tag bekommen wir eine Zahl übers Handy, wie viele sind heute angesteckt und wo und da, welcher Bereich genau. Alles unter Kontrolle. Wuhan abgeriegelt von der Außenwelt, Gesunde und Kranke getrennt, ein Behelfskrankenhaus in Windeseile fertiggestellt. Ärzte aus dem ganzen Land dorthin geschickt. Die Weltgesundheitsorganisation lobt Chinas Maßnahmen ausdrücklich. Dazwischen geraten aber immer wieder Bilder von zusammenbrechenden Krankenschwestern und von Menschen, die gegen ihren Willen aus ihren Wohnungen geschleppt werden. Die Krankenschwester und die Ärztin haben wir auch ein paar Bilder gesehen von Wuhan. Sogar ein Video hat jemand auch, also privat alles geschickt auf dem Netz. Das war ein Arzt in Wuhan. Er hat beim Telefonat geweint oder geschrien. Dieses Telefonat sollte an seinen Chef im Krankenhaus. Er hat gesagt, ich kann nicht mehr. Bitte schick mehr Leute zu uns. Wir haben keinen Platz mehr. Und es sind einfach zu viel jeden Tag Tote. Aber Ting sieht natürlich auch die Bilder im chinesischen Staatsfernsehen, die Erfolgsmeldungen des Landes im Kampf gegen Corona. Wenn ich jetzt im Sommer mit Ting darüber rede, ist sie stolz darauf, wie ihr Land das Coronavirus unter Kontrolle bekommen hat. Wieso gibt's da bei ihr eigentlich nicht mehr Irritationen? Nach 11 Jahren Deutschland mit deutschem Mann und ihrem kleinen Sohn Juju, der hier gerade auf einem Klettergerüst hangelt. Wahrscheinlich, wie heißt das? Landliebe, Patriotismus. Das merke ich hier. Naja, wir sind so auch so großgezogen, so gezogen worden. Also, also es gibt so viele chinesische Lieder für die Kinder, auch für Erwachsene. So immer, hier nennt man Propagandalieder. Aber das sind halt solche Lieder, um unser Land zu zeigen, wie schön unser Land ist, wie schön, dass wir hier sind, wie schön unsere Partei ist. So. Nur hier habe ich erst mal gemerkt, das ist unsere Erziehungs, dieser Patriotismus. Wenn ihr Sohn in die Schule kommt, will Ting zurück nach China. nach mehr als einem Jahrzehnt Deutschland. Bevor es zu spät ist. Ja, wie soll ich sagen? Ich fühle mich manchmal an die so wirklich mehr hundertprozentige Chinesen. So Denksystem ein bisschen, ne? Die WHO ringt um eine Haltung, wochenlang. Erst Ende Januar, als Wuhan längst abgeriegelt ist, ruft die WHO eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite aus. Die Schlüsselfrage für die Gefährlichkeit des Virus ist, ob es von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Die WHO wird diese Frage erst 3 Wochen später klar bejahen. Das ist Zeit, in der sich das Virus auf der ganzen Welt ausbreitet. Mitte Februar wird in Gangelt im Kreis Heinsberg Karneval gefeiert. China meldet mehr als 66.400 Infizierte und 1.500 Tote. Erste Tote in Frankreich, Taiwan, Italien. Das Virus erreicht Ägypten, Israel, Iran. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Bleiben Sie zu Hause. Der Gang zur Arbeit, zum Arzt oder zum Lebensmitteleinkauf ist weiterhin möglich. Für den Publikumsverkehr zu schließen sind Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen, Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen. Hier halt jeder ist eigener Boss. Du kannst alles für dich entscheiden. Du musst nicht sofort hören, was die Stadt dir sagt. Ting Tsai glaubt, das Virus hinter sich gelassen zu haben, als sie am 20. Februar in Frankfurt landet. Mit ihrem kleinen Sohn hat sie ihre Eltern in Shanghai besucht, als das Virus anfing, sich auszubreiten. Vom Ausnahmezustand in China kam sie in den Alltag in Deutschland. Das Virus hatte sie da längst überholt. Ich habe sogar auch für meine Mutter ein Visum beantragt. Ich habe geplant, dass meine Mutter so später als uns, wahrscheinlich Ende März, hierher kommt. Weil ich mache mir doch Sorge, dass diese Situation in China noch weiter so ist. Na, hier ist ja noch sehr sauber, sehr klar. 19. Februar 2020. China meldet 75.000 Infizierte und mehr als 2.000 Corona-Tote. In Deutschland, Italien, Frankreich, Ägypten, Iran und Indien gibt es schon Infizierte. Es gab ja schon Publikationen im Januar und anhand dieser Publikation konnte man dann irgendwann die Krankheitsschwere einschätzen. Aber man konnte natürlich immer noch nicht einschätzen, wie stark das Virus sich ausbreitet, weil in Wuhan ja eine sehr drastische Maßnahme durchgeführt wurde. Professor Lothar Wieler, er ist Präsident des Robert-Koch-Instituts, zentrale Einrichtung der Bundesregierung zur Krankheitsüberwachung und Prävention. Dann stellt sich raus, einige Wochen später, dass das Virus zwar hochähnlich dem SARS-Virus ist, aber doch biologisch ganz andere Eigenschaften hat. Das hohe Ansteckungsrisiko, ein Gamechanger in Sachen Vorwarnung. Zu spät für einige Länder in Europa. Zu spät für das italienische Bergamo. 27. Februar 2020. Das Bundesinnenministerium und das Gesundheitsministerium bilden einen Krisenstab. Da liefen im Norden Italiens und im Westen Frankreichs die Krankenhäuser bereits voll mit nach Luft ringenden Menschen. In Italien war es wohl ein Champions-League-Spiel in Mailand am 19. Februar, das zum Superspreader-Event wurde. Im März und April werden allein in Frankreich und Italien mehr als 50.000 Menschen an oder mit Covid-19 sterben. Unvorstellbare Zahlen in Taiwan, dort, wo man das Virus viel früher sehr ernst genommen hat. Wir haben Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt und die haben ergeben, wenn einmal eine Pandemie in Taiwan ausbricht, sind die dann entstehenden Kosten viel, viel höher als die Kosten, ausreichend Schutzausrüstung vorzuhalten. Das ist Chen Xinyan, ehemaliger Gesundheitsminister von Taiwan und bis vor kurzem Vizepräsident des Landes. Die Vorbereitung auf eine Pandemie, zum Beispiel genug Masken im Vorrat, ist für Chen Xinyan ein Rechenspiel. Ich schaue mit Ting Drehmaterial aus Taiwan. Lin Mai Chun packt Nudeln und Kekse in einen Jutebeutel. Sie ist Stadtteilbürgermeisterin in Taipei, das ist die Hauptstadt von Taiwan. Gleich startet sie ihren Rundgang durch ihren Stadtteil und zu den Quarantänefällen, die sie betreut. Frühe Kontrollen an den Flughäfen, konsequentes Verfolgen der Kontakte Infizierter und strikte Quarantäneregeln. Ein Lockdown mit geschlossenen Geschäften oder Restaurants gab es in Taiwan nicht. Teil des Konzepts ist eine Mischung aus Versorgung und Kontrolle, wie hier bei diesem Mann in Quarantäne. War Ihre Temperatur heute in Ordnung? Die war normal. Läuft Ihre Nase? Haben Sie Fieber, Husten oder andere Symptome? Nein, nichts dergleichen. Nein? Na, dann ist ja alles gut. I cannot leave this apartment because if I brought this cell phone out, then the CDC or the police will know. Der Mann, dem die Mai Chun hier gerade Lebensmittel und Bücher bringt, war im Urlaub in den USA. Jetzt muss er 14 Tage zu Hause bleiben. Wenn er rausgehen würde, erzählt er, dann bekäme er Besuch von der Polizei, denn die ortet ihn über sein Handy. Selbst der Müll des Mannes wird gesondert abtransportiert. In Taiwan anscheinend, die haben Strafgeld, aber sie geben auch Unterstützung. Wenn du in 14 Tagen in Quarantäne gehst, du bekommst 1.000 Taiwan, Taiwan, wie heißt diese Währung? 1.000 bekommst du jeden Tag. Bis zum 8. März schließen in Wuhan 11 der 16 eingerichteten Notfallkrankenhäuser. Das demokratische Taiwan hat bis Mitte August nicht mal 10 Todesfälle zu beklagen und nur knapp 500 Corona-Infektionen. Es setzt auf Vorsorge, Schnelligkeit, Kontrolle und vielleicht auch auf sozialen Druck. Und ist damit so effektiv wie das autoritäre China mit seinen harten Einschränkungen. In Deutschland fallen die Entscheidungen, wie man mit Corona umgehen soll, nach langen Diskussionen. Politiker aus Bund und Ländern ringen im Februar und März um den richtigen Weg und um Konsens. Unterdessen bringen Urlauber aus Ischgl das Virus aus den Skiferien nach Deutschland. Und während in Italien große Teile des Nordens am 8. März abgeriegelt werden und zwei Tage später die Börsen weltweit einbrechen, da sind in Deutschland die Bundesliga-Stadien noch gefüllt. Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in Deutschland. 9. März 237, 12. März 802, 15. März 1043. Gesamtzahl der Infizierten an diesem Tag mehr als 4.800. 12 bekannte Todesfälle. Am 11. März erklärt die WHO die Coronavirus-Ausbreitung zur Pandemie. In Europa versucht jedes Land sein eigenes Glück. Italien schließt einen Tag später alle Geschäfte, während in Großbritannien lediglich empfohlen wird, sich bei Husten und Fieber in eine 7-tägige Selbstisolation zu begeben. Spanien erklärt am 14. März den nationalen Notstand. Die deutschen Bundesländer schließen Schulen und Kitas und Frankreich hat bereits Schulschließungen verkündet. Der 16. März wird in Deutschland zum Höhepunkt der Einschränkungsmaßnahmen. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Für Reisende ohne triftigen Reisegrund gilt, dass sie nicht mehr ein- und ausreisen dürfen. Es sind wenig Menschen bisher erkrankt, aber gerade das müssen wir nutzen, um jetzt alle möglichen Maßnahmen des öffentlichen Lebens herunterzufahren. Dies ist die Stunde, in der die Kräfte in unserer Demokratie zusammenstehen. Ganz so strikte Ausgangsverbote wie in Frankreich, Spanien oder Italien gibt es in Deutschland nicht. Aber trotzdem wird es still auf den Straßen. Weil gestern war, das hat ja innerhalb von, also ich meine gestern Morgen, als wir telefoniert haben, war die noch schick, ne? Ja, sie hat quasi mehr oder weniger mit Übernahme Nachtdienst oder. Okay, Übergang, krass. Ja. 40 und dann auch warten. Grundsätzlich würde es auch ganz gut passen, ne? Also auch die Geschichten hier, ne? Ja, ja. Wenn sie jetzt, das kritisch wird, wenn es ins Leberversagen geht. Okay. Bei der einen Patientin ist es zum Beispiel so, dass ich eigentlich bis gestern Nachmittag davon ausgegangen bin, dass sie in den nächsten Tagen auf eine Normalstation irgendwann verlegbar ist. Und jetzt ringt sie im Grunde mit dem Tod. Also das muss man so sagen. Oberärztin Maja Iversen konnte ihrer Patientin, einer 62-jährigen Frau, nicht helfen. Sie verstarb Anfang Mai im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg. Ich sehe nur hier, dass hier schwerkranke Patienten liegen, die aus dem Leben kommen und die eigentlich auch Leben vor sich hätten, von denen ich aber weiß, wenn sie es überleben, dass sie trotzdem erhebliche Einschränkungen wahrscheinlich im Alltag haben werden. Die Patientin von Maja Iversen lag 39 Tage im Bundeswehrkrankenhaus. Fieber, Leber- und Nierenversagen, hochgradig entzündete Bauchgefäße, eine nicht mehr funktionierende Lunge. Covid-19 hat so eine eigene Dynamik entwickelt, die wir am Anfang ja noch gar nicht so richtig gekannt haben und jetzt nach und nach ja beginnen zu verstehen. Laut vorläufigen Daten aus 24 europäischen Ländern sterben 2020 zwischen März und Mai 160.000 Menschen mehr als durchschnittlich im gleichen Zeitraum vorangegangener Jahre. Besonders betroffen alte, übergewichtige Vorerkrankte. Aber nicht nur die. Wir hatten junge Patienten, der jüngste war 29, wir hatten alte Patienten, der älteste war 90. Wir hatten normalgewichtige Patienten, wir hatten übergewichtige Patienten, wir hatten Patienten mit Vorerkrankung, mit Risikoprofil, ohne Risikoprofil. Für mich letztlich nicht darstellbar oder abschätzbar, warum nun der eine Patient einen schwereren Verlauf genommen hat als der andere. Im Februar, März und April stehen Ärztinnen und Pfleger allerdings vor noch ganz anderen, ungekannten Problemen. Es gibt kaum Masken zu kaufen. Schutzkleidung und Desinfektionsmittel sind rar. Weltweit stehen Regierungen und Behörden im Wettbewerb um die Bestände. Tja. Was, jetzt gibt es da Hausaufgaben? Genau, ich gebe meinen WeChat. Weixinghao. Ting Tsai unterrichtet den fortgeschrittenen Kurs via Laptop. Sie arbeitet, so wie Hunderttausende auch im März 2020, von zu Hause aus. Gibt es irgendeinen Unterschied? Also wenn du jetzt Schüler hättest oder wenn du so an die Schüler in China denkst oder an Leute in China, die was lernen, gibt es da so einen Unterschied in der Lernkultur? Wenn man das so ja, na klar. In China ist so eine Lernkultur so geworden wegen zu vielen Menschen. Nicht lang fragen, auswendig lernen. Nicht lang diskutieren, machen. Damit, so glaubt Ting, kommt China besser durch eine Krise wie die Corona-Pandemie als andere Länder. Es gibt wohl wenig Länder, die den Bildungs- und Erziehungsidealen, über die Ting da gerade gesprochen hat, ferner sind als Schweden. In Schweden setzt man auf Freiheit und Verantwortung des Einzelnen, gepaart mit viel Vertrauen in den Staat und dessen Empfehlungen. Der schwedische Sonderweg in Sachen Corona. Die Schweden lassen ihre Schüler bis 16 weiter zur Schule gehen und Kindergärten bleiben auch im März und April offen, während die meisten anderen Länder alles runterfahren. Restaurants und Geschäfte sind geöffnet, Versammlungen bis zu 50 Personen erlaubt. Es gibt keine Maskenpflicht. Die schwedische Regierung setzt auf Empfehlungen und die Vernunft ihrer Bürgerinnen und Bürger. Anders Tegnell, Schwedens Staatsepidemiologe. Natürlich, auch Schweden müsse immer wieder darüber nachdenken, ob man den richtigen Weg gehe. Tegnell setzt vor allem auf freiwillige Maßnahmen. Doch diese Strategie hat einen hohen Preis, den in Schweden vor allem die Alten in Pflegeheimen zahlen. Die Totenzahlen in Schweden übertreffen die der skandinavischen Nachbarn bei Weitem. Ich zeige dir ein Bild, das ist aus China. Mhm. Ein chinesisches Konsulat, mhm, an jede Chinesen geschickt. Wir sollen jede Person, die chinesische Angehörigkeit, Staatsangehörige, mhm, sich anmelden bei Konsulat, ein Formular. Mhm. Und wie viele Familienmitglieder hast du hier? Mhm. Und sag nochmal, wie viele Mundschutzmaßen du noch hast. Mhm. Und dann die schicken uns. China leitet seine Bürgerinnen und Bürger auch im fernen Deutschland in der Krise an. Im Mai bekommt Ting Post vom Konsulat. Hier noch 1, 2, 3 solche medizinische Schutzmasken. Einfach bekommen, nichts bezahlen. Ja, weil wahrscheinlich viele werden denken, ja, ein bisschen wie Propaganda oder so. Aber ich meine, egal was dahinter steckt, wir haben was Gutes bekommen. Am 8. April hebt die chinesische Regierung die Abriegelung der Millionenstadt Wuhan auf. Die strenge Quarantäne für Millionen Menschen zeigt Wirkung. Offenbar ist die Seuche weitergezogen. An diesem Tag werden für ganz China nur 63 Neuinfektionen gemeldet. In der Provinz Hubei laufen die stillgelegten Fabriken wieder an, während der wirtschaftliche Abschwung in Europa gerade beginnt. Also meinst du, Demokratie würde in China nicht funktionieren? Also nein. Nein? Warum nicht? Es wird Chaos bringen. Ja. Manche Leute werden Demokratie ausnutzen, um eigenes Ziel zu schaffen. Hm. Ting und ich sind unterwegs zu einem Café. Vieles, was sie sagt, bleibt mir fremd. Manchmal finde ich es auch inakzeptabel. Aber natürlich will ich China trotzdem begreifen. Dieses riesige Land, das als Weltmacht immer stärker wird. vielleicht sogar noch stärker aus dieser Corona-Krise hervorgehen wird. Ah, du hast auch diese Monstera zu Hause. Ja, ich ist wieder moderne Pflanzen zu haben schon, ja? In China auch. Ja. Oh, wie wohl bei so vielen Menschen hat die Corona-Zeit auch bei Ting Spuren hinterlassen. Bei ihr zu Hause sieht man das auf dem Fensterbrett. Da stehen Sukkulenten. Das sind fleischige Pflanzen in verschiedenen Farben und Formen. Die kann man immer reinstecken, dann wachsen sie wieder. Und das hast du jetzt in der Corona-Zeit gemacht, um dich abzulenken? Du musst gar nicht denken. Du bist da komplett da drin, in deine Sache, in deine Welt. 10. März 2020. Schwarzer Montag. Weltweit stürzen die Börsen ab. Und auch Deutschland gerät ins Stocken. Restaurants, Hotels und Geschäfte schließen, Flugzeuge bleiben am Boden, Betriebe haben plötzlich keine Abnehmer mehr für ihre Waren, Materiallieferungen aus dem Ausland fehlen. Wir werden alles tun, was notwendig ist, um Arbeitsplätze und Unternehmen und Beschäftigung und die Gesundheit zu verteidigen. Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz am 13. März 2020. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Nach den Hilfsprogrammen kommt Anfang Juni das Konjunkturpaket. 130 Milliarden Euro für Mehrwertsteuersenkung, Kinderbonus, Entlastung der Kommunen und Digitalisierung. Also die ganzen Staatsverächter, die es ja in der Zwischenzeit immer mal wieder gibt, stellen jetzt schon fest, ganz gut, dass der da ist, wenn ich das mal so sagen darf. Kleiner Seitenhieb von Olaf Scholz. Und der Wirtschaftswissenschaftler kann ihn nur bestätigen. Wir sehen jetzt, dass ein starker Staat eben auch nützlich sein kann. Ne? Gabriel Felbermayr. Er ist Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. In dieser Krise haben wir doch auch gesehen, dass ein Staat, der Bewegungsfreiheit hat, der also investieren kann, auch große Pakete schnüren kann, wenn es notwendig ist, der die schnell umsetzen kann, dass ein starker Staat, der Quarantänemaßnahmen auch durchsetzen kann, eben in einem solchen Krisengeschehen Vorteile hat. In Deutschland schrumpft die Wirtschaft im zweiten Quartal um 10,4%. Zum Vergleich: In Spanien sind es 18,5% und in Italien 12,4. Noch nie gab es so viele Länder, deren Wirtschaft pro Kopf der Bevölkerung schrumpft. Das stellt die Weltbank Anfang Juni fest. Eine globale Rezession. Die schlimmste seit dem Zweiten Weltkrieg. Wirtschaftswissenschaftler sprechen von vielen Millionen Menschen, die in extreme Armut gestoßen werden. Nur ein Land wird wohl dieses Jahr vom wirtschaftlichen Absturz verschont bleiben. Ausgerechnet China. In China halt Geld sehr, sehr wichtig, man arbeitet sehr, sehr hart, dann kann es ja nicht anders. Der Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Felbermayr glaubt, dass China die einzige große Volkswirtschaft sein wird, die im Jahr 2020 trotz Corona wächst. Nicht mit der normalen Wachstumsrate von 6-7%, aber vielleicht mit 2. Und der Rest ist in einer ganz tiefen Rezession. Das gilt vor allem auch für die USA, wo wir mit einem Abstürzen des Bruttoinlandsproduktes von 8-10% rechnen müssen. Our country is stronger than ever before. We are stronger. We are better. The world is now suffering as a result of the malfeasance of the Chinese government. Democrats are politicizing the coronavirus. You know that, right? Coronavirus. Donald Trump nimmt das Virus erst spät ernst, lässt spät testen und schlägt UV-Licht und Desinfektionsmittel intravenös zur Heilung von Covid-19 vor. Er schiebt wahlweise den Demokraten oder China die Schuld für die Katastrophe in den USA zu. And in March 20th and 21st, it was like a bomb hit. Anthony Almogera. Er leitet den Rettungsdienst in Brooklyn, New York. We went from the 4,000 calls with a few of these fever cough calls, then all of a sudden March 21st over 6,000. That's unheard of. Die Anrufe von Leuten mit Fieber und Husten stiegen innerhalb eines Tages von 4,000 auf 6,000. You had nurses wearing garbage bags. We're supposed to be America, right? We love going around telling other people what to do. We like to say, look at us. This is the society, right? This is peak civilization. Anthony hat miterlebt, dass Krankenschwestern Müllsäcke anstelle von Schutzkleidung trugen. Und das in Amerika, das anderen gern sage, wo es lang geht. We're wearing garbage bags as PPE. That's embarrassing. That's a shame. Those people that got sick in those hospitals, those nurses and doctors, Pfleger und Ärztinnen, die keine Schutzausrüstung bekommen, haben sich mit Covid-19 infiziert, sagt Anthony. Ein Versagen der Krankenhäuser, der Stadt und der Regierung. Bis Mitte August 2020 infizieren sich mehr als 5,2 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten. Mehr als 160.000 sterben an oder mit dem Coronavirus. Mitten in der globalen Gesundheitskrise schlechthin treten die USA Anfang Juli aus der Weltgesundheitsorganisation aus. Gab es da noch mehr so Momente, wo du dachtest, alles klar, habe ich noch nie gehört? Oder wird in China ganz anders gesehen? Oder? Liebe Politiker, die Leute. Wenn Ting über China redet, dann spricht sie von ihrem Mutterland. Ting hat in Deutschland Sinologie studiert. Sie hat mir erzählt, dass sie vom Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 in Peking erst hier, während ihres Studiums in Deutschland, gehört hat. Pressefreiheit. Ich habe dieses Begriff überhaupt nicht mal in China gehabt. Aber hier, oh, das so, weil man vergleicht doch die Nachrichten zum Beispiel. Na, viele sieht man gar nicht. Und hier, oh, das passt ja schon so. Oder zum Beispiel viele Sachen, man erfährt später. China hatte dies und das nicht gut. Seite. Mögen wir auch nicht. Aber irgendwie, wenn etwas gegen China oder über China schlecht gesprochen, wir sind sofort sensibel. Und dann wollen wir sofort was dafür machen. Und das ist unser Land, unser Mutterland. Und du kannst nicht so sagen, Weil ich glaube, weil wir stehen hier für unser Land. Wir sind Landmenschen China. Wir sind Chinesen. Ja, wie soll ich das? Das ist ein kompliziertes Gefühl, ne? Kompliziert, ja. Aufgewachsen und erzogen mit einem klar vorgegebenen Weltbild. Und hier in Deutschland wird sie ständig mit vollkommen anderen Werten und Sichtweisen konfrontiert. Ting macht es sich in unseren Gesprächen nicht einfach. Und mir auch nicht. Sie hat Chinas erfolgreichen Kampf gegen das Coronavirus auf ihrer Seite. Und ja, es geht bergauf für die Menschen in China. Der Lebensstandard wächst, sie können shoppen und reisen. Aber heiligt der Zweck wirklich die Mittel? Rechtfertigt das alles diesen Patriotismus für ein autoritäres Regime? Ein Flüchtlingsheim? Nee. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe dir gesagt, in Deutschland dürfte es nicht geben. Genau. Dann kam Tönnies. Bei unserem letzten Treffen zeigt mir Ting auf ihrem Handy ein Foto. Die Flüchtlingsheime, wenn da Infektionen sind, hat man die, glaube ich, auch geschlossen. Ah ja, genau da. So stehen sie da. 277 Menschen in Quarantäne. Ja, das stimmt. Also die dürfen nicht raus. Nee. Bei unserem ersten Treffen hat Ting mir davon erzählt, wie in China nach dem Corona-Ausbruch ganze Häuserblocks abgeriegelt wurden und die Bewohnerinnen und Bewohner gar nicht mehr oder nur nach Kontrolle rein und raus durften. Das würde es in Deutschland nicht geben, habe ich ihr damals voller Überzeugung entgegnet. Aber ich muss gestehen, da habe ich mich geirrt. Der Zug der Seuche hat eben die Welt und auch Deutschland verändert. Mehr, als ich es jemals gedacht hätte. Nachdem Länder wie die USA, Brasilien oder Indien im April und Mai Corona-Hotspots werden, breitet sich im Sommer 2020 das Virus auch in Afrika immer stärker aus. Bis Mitte August infizieren sich in Südafrika fast 600.000 Menschen. In Nigeria, wo rund 200 Millionen Menschen leben, sind die offiziellen Fallzahlen zwar niedriger, aber auch dort bleibt die Zahl der täglichen Neuinfektionen im Sommer hoch. Dabei wurde ein Lockdown verhängt, unter anderem für die Millionenmetropole Lagos. You know, we've been exposed to a fair number of outbreaks in Nigeria. And in a way, it's unfortunate, but we've gotten a cadre of people that are fairly confident in their ability to manage outbreaks. But this is really a different kettle of fish. Chikwe Ekwehazu ist Chef der nigerianischen Seuchenschutzbehörde. 2014 feierte die WHO das Land als Erfolgsmodell im Kampf gegen das Ebola-Virus. Während es an der afrikanischen Westküste weiter grassierte, hatte Nigeria das Virus unter Kontrolle bekommen. Doch der Ausbruch des Coronavirus, sagt Chikwe, sei komplett anders gelaufen. Die bewährten Maßnahmen zur Bekämpfung funktionieren nicht, sagt er. Das Virus verbreitet sich unerkannt immer weiter. Der strenge Lockdown in Teilen des Landes war nicht durchzusetzen. So we went from trying normal public health interventions to becoming going very aggressive with lockdowns of the country and quickly realizing that this would be impossible to really enforce in our context. Viele leben von der Hand in den Mund. Hungernde Menschen überfielen Lebensmitteltransporte. Anfang Juni demonstrierten wütende und erschöpfte Nigerianerinnen gegen Vergewaltigungen. Während des Lockdowns gab es besonders viele und brutale Fälle häuslicher Gewalt im Land. Sie fühlten sich alleingelassen. Aber die Vereinten Nationen fürchten, dass die große Katastrophe noch kommen könnte. Tuberkulose und Masern. Wegen Corona werden andere Impfprogramme vernachlässigt. Ich bin auch gespannt, was hat meine Mama jetzt an? Ich glaube ja. Telefonat in eine andere Welt. Mama! Ja, vielen Dank, dass Sie Zeit für mich haben. Tings Mutter skypt aus Shanghai nach Deutschland. Ja, danke, dass du uns ein Interview gibst. Kannst du es ein bisschen lauter stellen? Ah, warte. Und haben Sie noch Angst vor Corona? Ja, Mama sagte, sie hatte anscheinend jetzt nicht mehr so wirklich Angst davor. Auch in China flammen immer wieder Corona-Infektionsherde auf. Aber die, so erzählt es Tings Mutter, seien schnell unter Kontrolle. Also wenn man hört jetzt auch, wo wurde wieder neue Fälle gefunden, okay. Und dann jetzt zum Beispiel in Shanghai wurde ganz schnell so kontrolliert, okay. Weil in China, egal womit du fährst, Reisen, ne, Bus oder Zug oder Flugzeug, wir müssen mit unserer ID-Karte Tickets kaufen. Deswegen deine Sie alles. Immer, wo du bist. Genau. Ne? Und dann, man weiß ganz genau, woher du kommst und die werden sofort das kontrollieren. Ja. Deswegen ist es sehr, sehr streng gemacht. Ja. Fühlen Sie sich auch zu sehr überwacht oder ist das für Sie irgendwie was Normales, was so ist in China? 他说就是在德国，如果说有一个这样的一个手机，这个没人感觉到，中国人没感觉到。Also Chinesen haben meistens nicht solche Gefühl, dass sie überwacht wurde. Ob das wirklich allen Chinesen so geht, weiß ich nicht. Und vielleicht muss ich auch vorsichtiger sein mit diesem: In Deutschland ist das alles nicht denkbar. Damit habe ich mich ja schon mal geirrt. Und das Ende der Pandemie ist längst nicht absehbar. Zahl der täglichen Neuinfektionen weltweit. 9. Mai 2020. 95.845. 1. Juni. 122.917. 4. Juli. 212.319. 20. Juli. 305.682. 27. Juli. 328.808. Rund 160 Firmen weltweit sind auf der Jagd um den Impfstoff. Das Problem ist eher das, wer kann den Impfstoff zu welchem Preis dann kaufen und wer kauft dann gleich allen Impfstoff auf. Ja. An sich war ja das Ziel der Weltgesundheitsorganisation und anderen Organisationen, dass man sozusagen einen gemeinsamen Topf kreiert. Die Gesundheitsberaterin Ilona Kickbusch hat jahrzehntelange Erfahrungen mit internationaler Gesundheitspolitik. Dieser Prozess scheint nicht so zu funktionieren. Als es unklarer war, wo kommt das erste Vakzin her, da war man noch eher bereit zu sagen, ja, gehen wir alles in einen Topf, weil vielleicht hast du das erste Vakzin und dann will ich auch darauf zugreifen können. Aber jetzt, wo es anscheinend wahrscheinlicher wird, wo das erste Vakzin herkommt, also Stichwort USA, UK, China, dass dann man schon anfängt umzudenken und eben dieses Me-First-Prinzip dann doch zum Wirken kommt. Ich bin sehr froh, dich kennenzulernen. Ja, freut mich auch sehr. Ich mache mal ein Foto. Ganz weit vorne im Impfstoffrennen ist China. Ting und ihre Mutter aber beschäftigt im Augenblick etwas ganz anderes. Wann sie sich wiedersehen. Der Besuch von Tings Mutter in Deutschland im Frühling musste ausfallen. Und wie finden Sie das, dass sie so weit weg ist, so lange schon? Sie sagt, deine Tochter ist schon so lange nicht mehr bei dir. Am Anfang war nur okay. Also finde ich gut, und dass meine Tochter noch da studiert und so weiter. Aber jetzt, wo meine Mutter so immer älter geworden ist, und dann hat doch das Gefühl, dass sie das Kind braucht. Also bei sich in der Nähe. Sie finden es schon sehr schön, wenn ich da zu Hause bin. Ja. Ihre Tochter will ja auch zurückkommen, hat sie mir erzählt. 她说你的女儿跟我说了，她要回去的，准备带她的孩子回去上小学的。 Ja, das weiß meine Mama, und sie meint auch, dass ich mit meinem Kind nach China zurückkehre wegen Chinesisch. Mhm. Weil sie sagt auch, dass in China das chinesische Sprache ist auch sehr wichtig, aber können sie ja immer wieder nach Deutschland zurück. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Tings Mutter das auch noch so sagen würde, wenn sie die Bilder der Demos in Deutschland sehen würde. Ab Mai wird der Unmut einiger über die Corona-Maßnahmen immer lauter. Was soll ihr nicht? Was soll ihr? Ich laufe hier mit, weil ich eigentlich mein altes Leben wieder haben will und weil ich dafür bin, dass unsere Kinder wieder Kinder sein dürfen. Ich glaube an die Verschwörungstheorien, gerne. Lieber an die als an die Regierung. 83 Millionen gesunde Menschen in Quarantäne zu schicken oder wegzusperren und die Wirtschaft runterzufahren, das ist ja was, das gab es noch überhaupt nie. Und das, obwohl in Deutschland Maßnahmen immer weiter gelockert werden. Urlaub, Schule, Kita, Restaurants, Hotels, alles wieder offen und erlaubt. Meist mit Maske und Abstand, denn das Virus ist ja nicht verschwunden. Aber die Einschränkungen haben Wirkung gezeigt. Die Virusausbreitung ist vorerst gebremst. Anfang August demonstrieren etwa 20.000 Menschen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen. Anders als die Mehrheit der Deutschen misstrauen sie dem Staat, den Konzernen, der Wissenschaft. Und diese Strenge und Disziplin, die es in China gibt, hilft die in ihren Augen auch bei so einer Bewältigung wie der Corona-Krise? Die Chinesen, guck mal, die sind von klein schon. Na, da hat man schon angefangen, jetzt sogar noch früher beim Kindergarten schon angefangen, unter solchem strengen System. Wenn man gegen die Ausbreitung eines Virus kämpft, mag das bestimmt helfen. Aber warum Ting unbedingt will, dass ihr Sohn so ein Schulsystem mitmacht? Ich finde es einerseits nicht begreiflich und kann doch verstehen, dass sie will, dass ihr Kind einen möglichst engen Bezug zu dem Land hat, das sie so liebt. Ja, wahrscheinlich bin ich immer noch so eine Chinesin. Ich bin ja kein Deutsch. Ja, guck mal, ich bin ja 10 Jahre hier. Aber ich habe in China 20 Jahre lang gewohnt. Ich bin da so groß geworden. Das ist genau wie manche Ausländer, die sind schon lange, 20 Jahre schon in Thailand, in Asien. Aber die sind nicht Asiaten. Die leben trotzdem wie ein Europäer. Das ist, glaube ich, schon so daran liegt, oder? Treffer. Das ist ein Argument, das mein ganzes Unverständnis in Frage stellt. Wie sehr sind wir bereit und in der Lage, von unserer Gewohnheit, unserer Erziehung, unserer Weltsicht Abstand zu nehmen, wenn um uns herum die Gesellschaft anders tickt? Klar, das ist schwierig, egal aus welchem Staat man kommt. Und trotzdem kann ich nicht davon loskommen, dass ich mir bei Ting nach ihren 11 Jahren Deutschland zumindest etwas mehr kritischen Abstand zu staatlichem Druck und staatlicher Kontrolle erhofft hätte. Zeit, sich von Tings Mutter in Shanghai zu verabschieden. Ja, vielen herzlichen Dank. Tashua, ganxie. Liang ge ya bu shuo le ma. 我说叫他就哎，那个记者你说，我说叫他也是两个，小孩子小孩有个伴。你真的是会跟谁都说的。Ja, meine Mama ist wirklich, ne, jede Chance wird sie ausnutzen. Na, sag. Ja, liebe Frau Journalistin, sagen Sie doch auch mal zu meiner Tochter, dass sie so auch zwei Kinder haben. Das überlasse ich ganz Ihrer Tochter. Also, das ist deine Tochter-Geschichte. Manche Dinge sind eben doch universell. Unter anderem Probleme mit Müttern weltweit und deren Bedürfnis nach Enkeln. Anders als zu der Zeit, als Tings Mutter noch jünger war, sind inzwischen in China zwei Kinder erlaubt. In Shanghai fühlt sich das Leben für Tings Mutter fast wieder normal an. In Deutschland steigen die Infektionszahlen wieder. In Ländern wie Brasilien, den USA und Indien sind sie unverändert hoch oder steigen weiter. Der Zug der Seuche ist im August 2020 noch lange nicht gestoppt. Immerhin, ein paar Schlüsse ziehen sie trotzdem schon, die Expertinnen und Experten. Ilona Kickbusch, die gesundheitspolitische Beraterin, Gabriel Felbermeier, der Wirtschaftswissenschaftler und Sylvie Briand von der WHO. Das gesamte Ausmaß und die Folgen dieser Pandemie sind überhaupt noch nicht abzuschätzen. Erstens ist sie nicht beendet, auch bei uns nicht. Wir wissen auch nicht, wie lange müssen wir mit diesem Virus leben. Ich glaube, wir müssen Ereignisse, die eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit haben, aber im Fall des Eintretens fürchterliche Konsequenzen mit sich bringen, ernster nehmen. In any cases, the world is fragmented. Die Welt ist im Augenblick sehr uneins. Wie wir uns in dieser Pandemie verhalten, spiegelt wider, wie weit wir ohnehin voneinander entfernt sind. Und vielleicht vertieft die Pandemie die Gräben sogar noch. Die nächste Krise wird vermutlich keine Gesundheitskrise sein. Deswegen müssen wir auch in die Winkel gucken, in die wir jetzt gerade nicht schauen. Wird sich also die globale soziale Ungleichheit innerhalb von Ländern und zwischen den Ländern durch dieses Virus nochmal verstärken und erhöhen? Und die Vereinten Nationen sind momentan sehr, sehr, sehr pessimistisch. What we hope is that for health and for this particular issue, they will come together and be able to have this conversation. That will produce something beneficial for the world in the future. Hoffentlich schaffen es die Verantwortlichen, miteinander ins Gespräch zu kommen, so dass etwas entsteht, das uns alle weiterbringt. Auf jeden Fall, so scheint es, ist das politische System im Kampf gegen das Coronavirus kein Garant für Sieg oder Niederlage. Das autokratische China hat die Kontrolle schnell zurückgewonnen. Das demokratische Taiwan hat die Kontrolle stets behalten. Schweden, Frankreich, Deutschland, die USA sind alle eigene Wege gegangen, mit unterschiedlichen Ergebnissen. In Deutschland wird sich auf Dauer die Arbeitswelt verändern. Abstand wird wohl noch länger Pflicht sein. Für mich ist das prägende Gefühl dieser Corona-Krise diese neue Unberechenbarkeit. Und Ting? Noch vorsichtiger. Also ich habe schon immer Angst, dass irgendwas passieren oder Familienmitglied zu verlieren. Deshalb schon immer. Aber durch Corona, ja, gab es da schlimmer Zeit. Aber was verändert hat, Bakterien, Virus immer in meinem Kopf. Das hat's geändert. Ja, ich mache mir auch immer Sorge. Weil das ist nicht ein Land- oder eine Stadtproblem. Es kommt immer wieder, die Kugel ist ja ein bisschen rund. Ja. Also ich denke schon, das ist unser aller Menschen ein Problem. Man kann leider nicht davon weglaufen. Der Zug der Seuche. Die Chinesin Ting und das Virus, das die Welt verändert. Ein Feature von Lena Gürtler. Mit Sandra Borgmann und Samuel Weiß. Technische Realisation Jens Kunze. Regie Friederike Wigger. Redaktion Thilo Guschas und Christoph Brüssel. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2020.